für dich. Ist dort einfach nicht der Platz. Ich hab mich längst schon hingegeben mit diesem Hass. Und meine Taten sind der Spiegel zu dem, was mich zu einem Wesen der Nacht mutieren lässt. In meiner Seele herrscht die Dunkelheit. Und für dich ist dort einfach nicht der Platz. Ich hab mich längst schon hingegeben mit diesem Hass. Und meine Taten sind der Spiegel zu dem, was mich zu einem Wesen der Nacht mutieren lässt. Du willst lieben, ich will hassen. Du verkaufst dein Herz an jeden. Ich verkauf mein Herz an keine. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden und zwischen unseren Zeilen. Ich sag nicht, was sie hören wollen, doch du hörst nur, was sie sagen. Obwohl inmitten ihrer Sprache sind Bedeutung nichts aussagend. Deswegen verschloss ich meine Ohren und gebe mich hin in meinem Zorn. Da draußen sind so viele Menschen, von keinem fühle ich mich wirklich verstanden. Und ich warte auf den Faden, weit entfernt von jeder Norm. Seit dem Tag meiner Geburt atme ich den ganzen Dreck tief in meine Lunge ein. Doch der einsame Junge wuchs heran zu einem Mann, der nicht anders kann, als diese ganze Welt zu hassen. Ich verachte eure Lippen, ich verachte jede Sache, die ihr glaubt, dass ihr sie besser machen könnt. Wenn du denkst, es könnte nicht viel schlimmer kommen, kommt es schlimmer, als du denkst. In meiner Seele herrscht die Dunkelheit. Und für dich ist dort einfach nicht der Platz. Ich hab mich längst schon hingegeben mit diesem Hass. Und meine Taten sind der Spiegel zu dem, was mich zu einem Wesen der Nacht mutieren lässt. In meiner Seele herrscht die Dunkelheit. Und für dich ist dort einfach nicht der Platz. Ich hab mich längst schon hingegeben mit diesem Hass. Und meine Taten sind der Spiegel zu dem, was mich zu einem Wesen der Nacht mutieren lässt. Ich betrachte dieses Leben aus einem anderen Blick. Die Finsternis begleitet mich auf jeden verdammten Schritt. Und ich blicke nicht zurück, weil es für mich keine Möglichkeit gibt, mich anzupassen an dieses verdammte Sein. Bleib allein die ganze Zeit, weil ich mich nicht greifbar mache. Wieder mit in der Bewegung bin ich einfach nicht zu fassen. Und schwebe mit dem Geist in Atmosphären für die Kohle oder Ego oder für verfluchte Liebe. Vergessen Sie ihre Ziele und legen nieder ihre Ideale. Doch die Lösung der Probleme lässt sich nicht in lineare Bahnen lecken. Und ich schenke keine Beachtung für die Bitches oder Fame. Das Leben ist kein Spiel, also Game Over heißt. Es ist endgültig aus, wenn du das nicht mal kapierst. Halte Abstand von mir, das wäre besser für dich. Ich agier mit auf den Karten, leg die Karten offen auf den Tisch. In meiner Seele herrscht die Dunkelheit. Und für dich ist dort einfach nicht der Platz. Ich hab mich längst schon hingegeben mit diesem Hass. Und meine Taten sind der Spiegel zu dem, was mich zu einem Wesen der Nacht mutieren lässt. In meiner Seele herrscht die Dunkelheit. Und für dich ist dort einfach nicht der Platz. Ich hab mich längst schon hingegeben mit diesem Hass. Und meine Taten sind der Spiegel zu dem, was mich zu einem Wesen der Nacht mutieren lässt.